Manche Bewohner Leipzigs schütteln sicher den Kopf, wenn während der Buchmesse wieder so ein Trupp seltsam bunt gekleideter, teilweise recht aufwendig frisierter und geschminkter Gestalten aus dem Hauptbahnhof herauskommt, um in die Bahn in Richtung Messegelände zu steigen. »Cosplayer«, sagt erklärend der eine. »Ach, das ist doch alles Schrott«, meint der andere. Aber ist die ganze Sache wirklich nur Trash? Oder steckt nicht diese alte, unauslösliche Sehnsucht dahinter, jemand anders zu sein, als man im Leben ist? Tut ein im Verein organisierter Modelleisenbahner, der natürlich nicht damit spielt, sondern Fahrbetrieb macht, nicht irgendwo das Gleiche? Nur eben ohne Bahneruniform. Die Dienstbekleidung hat bei der Bahn übrigens die interne Abkürzung UBK. Und es gibt sogar eine vorgeschriebene Trageordnung. Bei Viktor Schuster befand sie sich seit kurzem im Kleiderschrank, denn er war neuerdings bei der DB angestellt. Doch daneben hing auch etwas, das kaum jemand in seiner Garderobe vermuten würde. Der Kimono von Suguro Geto, einer Figur aus Viktors Lieblingsserie Jujutsu Kaisen, einer japanischen Manga-Trickfilmreihe. Schon als Kind war Viktor einer von den Stillen gewesen, der viel las, um sich dann mit seinen Legosteinen eigene Welten zu erschaffen. Schließlich trat eines Tages ein Zauberlehrling auf den Buchmarkt, der den vom alten Goethe um unendliche Längen schlug. Ein Typ mit Nickelbrille und einer seltsamen Narbe auf der Stirn, erdacht von einer Frau, die einmal klassische Altertumswissenschaft an der Universität von Exeter studiert hatte. Er hieß Harry Potter. Und dessen Schulfreund Ron Weasley wurde zu Viktor Schusters alter Ego. Er erinnerte sich nicht mehr, wann und zu welchem Anlass er das erste Kostüm bekam, wohl aber an das Gefühl, als er es anzog. Er fühlte sich frei. Frei, der zu sein, der man sein wollte, losgelöst von jeder Fessel, die die Regel der Normalität einem anlegte. Und die Freude daran blieb bis zum heutigen Tag. Ereignisse, die andere begeisterten, wie zum Beispiel die Bundesliga, interessierten ihn nicht die Bohne. Heute Morgen rief allerdings mal wieder die Pflicht. Sein Wecker klingelte kurz vor 5 Uhr früh und er zog die Bahneruniform an. Dann stieg er ins Auto, fuhr zum Bahnhof und meldete sich im Fahrmeisterbüro zum Schichtantritt für den Frühzug nach Brüssel. »Morgen, Viktor«, sagte Karl, der dort hinter einem der beiden Computerbildschirme Dienst tat. Dein Restaurantleiter steigt übrigens erst in Köln zu. Und bis dahin bleibt das Bordbistro geschlossen. Hast also erst mal Gastfahrt. Okay, sagte Viktor und hörte, wie ihm Karl noch »Gute Schicht« zurief, als er die Tür schloss. Schnell noch einen 5er-Pack Bonrollen mitnehmen, bevor die wieder alle sind, dachte Viktor. Gesagt, getan. Und kaum, dass sie im Rucksack verstaut waren, machte er sich auf den Weg zum Gleis, um in den ICE nach Brüssel zu steigen. Eine Stunde später, in Köln, kamen seine 2 Kolleginnen und eine von beiden öffnete die Tür zur Bordküche. Viktor sagte Hallo und eine der beiden fragte, »Bist du unser Steward 3? Kannst du den am Platzservice für die erste Klasse übernehmen?« »Ja, klar«, antwortete Viktor, bereitete drinnen die Kaffeemaschine vor und bekam den üblichen Zettel mit dem Code zum Starten des Kassensystems. Währenddessen hatten 2 etwas eigentümlich aussehende Gäste im Restaurant Platz genommen. Der erste war ein älterer Mann mit spitzem Vollbart und einer Art Kostüm, das wohl aus dem Spätmittelalter stammte, zu dem er eine weiße Halskrause trug. Einen Tisch weiter saß ein schwarz gekleideter junger Japaner, der eine runde, sehr dunkle Sonnenbrille trug. Perfektes Outfit für die Figur von Satoru Gojo aus Jujutsu Kaisen, dachte Viktor, als er zu dem Gast hinübersah. Kurz darauf, der Zug hatte gerade Aachen verlassen und Viktor kam mit ein paar Bestellungen aus der 1. Klasse zurück, als etwas völlig Unerwartetes passierte. Zuerst hörte er den entsetzten Aufschrei von einer seiner Kolleginnen aus der Bordküche, gefolgt vom Geräusch zu Boden fallenden Geschirrs. Während beide wie von Sinnen mit der Zugbegleiterin in Richtung Dienstabteil rannten, um sich drinnen zu verbarrikadieren, sah Viktor, was sich gerade ereignet hatte. Der Kopf des spitzbärtigen Mannes lag, wie mit einem unsichtbaren Scharnier, zur Seite geklappt, quer auf seiner Schulter. Und aus der völlig freiliegenden Halsöffnung heraus ragte ein halbes Stück Schinken-Käse-Baguette, welches der unheimliche Gast mit Hilfe einer Gabel tiefer hineinzuschieben versuchte. Er Erstaunt sah Viktor zu und ihm dämmerte, wen er da möglicherweise vor sich hatte. Nachdem der seltsame Restaurantbesucher mit einer einzigen Handbewegung seinen Kopf wieder in die alte Position gebracht hatte, fragte Viktor: »Vielleicht noch etwas Tee, Sir Nicholas? Dann rutscht es besser.« »Sie kennen mich?« fragte der Fremde. »Ja, Sie sind Sir Nicholas de Mimsey Poppington, Hausgeist von Gryffindor, der aus der Zauberschule in Hogwarts«, antwortete Viktor. »Es ist sehr freundlich von Ihnen, mich nicht mit diesem hässlichen Spitznamen, der fast kopflose Nick, anzureden«, erwiderte Sir Nicholas. »Ach ja, mein Schicksal«, klagte er dann. »Nun hat mir doch neulich der gute Professor Phileas Flitwick einen Zauberspruch verraten, wie ich trotz meiner Geisterexistenz Speisen zu mir nehmen kann. Und wieder funktioniert es nicht richtig. Wie Sie wissen, ging ja schon meine Hinrichtung, übrigens ebenfalls wegen eines missglückten Zauberspruchs, schief und mein Kopf wurde mir nicht komplett abgetrennt.« Inzwischen erreichte der ICE, ohne vorherige Ansage durch das Zugpersonal, den Bahnhof von Lüttich. Es war also nicht mehr weit bis Brüssel. Viktor klopfte schließlich an die Tür. »Soll ich den Gast mit dem Schinken-Käse-Baguette abkassieren?«, fragte er dann. »Mach, was du willst. Sag uns einfach nur Bescheid, wenn der gruselige Typ aussteigt«, hörte er die verängstigte Stimme seiner Restaurantleiterin von drinnen. »Okay«, antwortete Viktor und staunte anschließend nicht schlecht, dass die Kreditkarte der Gringotts Bank problemlos auf seinem Kartenleser funktionierte. Fast pünktlich erreichte der Zug die Endstation Brüssel-Midi und Sir Nicholas de Mimsey Poppington entschwebte in Richtung Eurostar nach London. Viktor Schuster klopfte an die Tür vom Dienstabteil. »Er ist weg. Ich gehe mal kurz raus auf den Bahnsteig.« »Gott sei Dank. Komm aber rechtzeitig wieder«, hieß es erleichtert von drinnen. Draußen stand auf einmal der schweigsame Japaner neben ihm. Seine dunkle Sonnenbrille hatte er gegen eine schwarze Augenbinde ausgetauscht. Und Viktor hatte plötzlich die Gewissheit, dass auch er kein Cosplayer war. »Da du gewusst hast, wer er war, weißt du bestimmt auch, wer ich bin. Nichtsdestotrotz, hier ist meine Karte«, sagte der Fremde. Viktor nahm sie an sich und stutzte dann doch. »Satoru Gojo, Jujutsu Akademie Tokio«, stand in japanischen wie auch in lateinischen Buchstaben auf der Visitenkarte. »Was wollt ihr denn ausgerechnet von mir?«, fragte Viktor gespannt. »Ich habe einen Job für dich«, antwortete ihm der junge Mann mit der Augenbinde. »Die Akademie sucht einen Gefahrenstufenanalysten für europäische Fluchgeister und sonstige Phänomene. Wenn du einverstanden bist, schreib einfach eine Mail an die Adresse auf der Rückseite der Karte. Das Flugticket schicken wir dir dann.« Einen Tag nach der Ankunft in Frankfurt schickte Viktor die Mail nach Tokio und brach 2 Wochen später auf ins Land seiner Träume. Japan. Jammerschade, finden manche seiner Kollegen bei der Bahn.